uns als ein stolzer Tänzelbube. Die Tänzelmütze stets auf dem Haupt. Die Tänzelschuhe stets an den Füßchen. Doch man nahm ihm einen Stolz, setzte ihn mir auf. Den Hut der Schande. Ich durch die Dörfer. Mit Tränen in den Augen erlausche ich Gemunkel und Gelächter. Man nahm mir meine Tänzelmütze und dadurch auch mein Lebenswillen. Habe meine Tänzelmütze wieder, habe meine Tänzelschuhe wieder, habe mein Stolz wieder, habe meine Liebe wieder, habe mein Leben wieder, habe meine Rache.